Hallo, ich grüße euch zur Ausgabe 140 von Freitag, dem 2. Juni 2023. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, das wird eine kurze Ausgabe heute. Also im Sinne eines, ich sende mal ein Lebenszeichen, sag, dass es mir soweit ganz gut geht. Ich meine, irgendwas ist ja immer, aber nichts ist wirklich richtig schlimm, ich habe Spaß, kann dies und das tun und klar muss ich auch meine Kräfte ein bisschen einteilen, logischerweise. Habe ich ja in den letzten Ausgaben auch schon mal berichtet, auch meine Tagesstrukturierung so gescheit hinzubekommen, dass ich da gut mit mir umgehe. Ja, aber nee, das passt alles soweit. Soweit so gut, genau. Es stand hier und da ein bisschen was an. Wir hatten ja zum einen Pfingsten, sehr schön Pfingsten. Wir haben auch, ich sag mal, die Gelegenheit gehabt, hier mal als Familie auch wieder zusammen zu sein. Sprich, die Kinder waren alle da, ne? So. Und da haben wir dann mal den Grill angemacht und ich habe mich auch mal getraut, so ein Grillwürstchen zu essen. Und ja, das war schön. Bierchen getrunken, war auch schön. Ja, also ich sag mal, wenn ich das ruhig und bedächtig angehe und von allem in Maßen, also dann ist das gut. Dann vertrage ich sowas auch. Ne? Also. Jetzt würde ich nicht sagen, ich darf alles, aber ich darf schon eine ganze Menge, nur da nie viel. So, um das mal rund zu kriegen. Ja, dann war die Woche der ein oder andere Termin. Also nochmal manuelle Therapie. Ja, und dann war der Heizungsmonteur hier. Und also zur Wartung der Heizungsanlage und hat so dies und das aufgedeckt und auch direkt dann in Angriff genommen an dem neuen Kessel und so. Da war natürlich nichts, ne? Das funktioniert all prima, aber die andere Infrastruktur, die ist ja halt so alt, wie sie alt ist, also teilweise ganz alt. Und dann tropft schon mal ein Schieber, der repariert oder wieder abgedichtet werden muss. Und ja, dann hat man eine Dichtung aufgegeben. Und ja, ich hatte die Idee, wo wir dann gerade mal da zugange waren, schau doch mal in dem Warmwasserspeicher nach der Opferanode. Das ist halt so ein Metallstab, der in dem Warmwasser Behälter halt drin ist, der verhindern soll, dass dieser Behälter durchrostet. Und das ist ja so ein physikalisches Prinzip. Ist jetzt kein Physik-Podcast, deswegen lasse ich es mal bei dieser einfachen Erklärung. Auf jeden Fall ist es so, diese Opferanode, daran sieht man, das hat auch irgendwas mit Elektrik zu tun, die verbraucht sich halt. Ja, und sprich, an der findet die ganze Oxidation statt und dann halt nicht an dem Warmwasserbehälter. Gut, und in dem Sinne muss man dann halt schauen, wie es der so geht, ob es die überhaupt noch gibt. Das war genau der springende Punkt. Wir haben das Ding da rausgeschraubt und dann ziemlich verdutzt geguckt, weil von dem Teil war nichts mehr übrig. Und das sagt mir, also der Kessel ist ja noch aus dem Bestand hier von Schwiegereltern. Da hat der vorherige Monteur wahrscheinlich nicht einmal einen Blick reingeworfen. Also ich kann mir nicht vorstellen, es soll man alle 2 Jahre kontrollieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in 2 Jahren sich so von Ich bin noch da auf gar nichts. Also, naja, auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben etwas verdutzt geguckt, als wir da so ein Nichts aus diesem Behälter gezogen haben. Und ja, da musste eine neue beschafft werden. Das heißt, der kam dann auch noch mal an einem anderen Tag wieder, um das zu tun. Und ja, dann habe ich den noch gebeten, hier in der Küche eine Armatur neu zu machen. Ja, aber so kann man sich auch beschäftigen, ne? Also ich frage mich gerade so, wo ich das hier so erzähle, wie würden wir das angehen, wenn jetzt Anja und ich beide voll im Beruf wären, ne? Also so kann ich ja hier sein und das irgendwie managen, ne? Und das wäre ja ungleich schwieriger, wenn wir beide gut zu tun hätten. Tja. Siehst du, so hat das auch alles so seinen Sinn und Zweck hier mit meinem Zuhause sein, nicht wahr? Ja, kann man auch dankbar für sein, dass das so gut läuft und ja, finde ich toll. War spannend. Genau. Ach ja, Auto musste auch noch in eine Werkstatt. Da habe ich mir dann auch die Zeit genommen, das mal eben auf Vordermann zu bringen, sodass der Monteur sich nicht erschrickt, wenn er da reinguckt oder das Auto anfasst. Wie sieht das denn aus? Was ist denn hier passiert? Ja, also da war irgendwie so noch außen der Winter dran und innen der Winter drin im Auto. So, und gut. Das war, ja, kurze Aktion, war das sauber und dann war der in Inspektion. Und gut, hat sich dann herausgestellt, man könnte mal die Klimaanlage für 400 Euro reparieren. Nee, das mache ich aber nicht. Nicht bei dem Auto. Das bleibt dann jetzt so, wie es ist. Ansonsten alles Wesentliche an dem Teil funktioniert und es fährt uns sicher von A nach B. Und damit soll man auch mal zufrieden sein, nicht wahr? Genau, wenn sich dann mal irgendwann was anderes ergibt, ja, kann man das ja immer noch tun. Ja, so war diese Woche in Kürze mal zusammengefasst und hier und da nicht zu sehr ins Detail gegangen. Ja, ich freue mich, dass es so läuft, wie es gerade läuft. Und ja, bin gespannt, wie dieses Wochenende wird. Und ja, was ich dann nächste Woche erleben darf. Werde ich dann erzählen, nächsten Freitag. Und so lang sage ich danke für euer Dabeisein und bis denne.